بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnaden von des Gnädigen, Allahs Segen und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir sind jetzt heute beim 28. Unterricht über die Fiqh-Reihe, über die zwischenmenschlichen Handlungen. Und wir haben beim letzten Mal zur Erinnerung uns unterhalten über die sogenannte Bürgschaft, auf Arabisch Kafala oder Daman. Und das auch abgeschlossen. Und heute wollen wir uns unterhalten über ein Thema, das mit ihm eng verbunden ist, und zwar die sogenannte Hawala. Warum das eine enge Verbindung gibt, werde ich gleich erläutern, inshallah. Und das ist auch der Grund, warum das eine nach dem anderen Thema auch im Fiqh behandelt wird. Beim Daman, bei der Bürgschaft, könnt ihr euch erinnern, da geht es ja letztendlich darum, dass eine Person, wenn sie für eine andere Person bürgt, eine eventuelle, etwaige Zahlungsverpflichtung auf sich nimmt. Das nennt man auf Arabisch eine Zimba, okay? Eine Schuld auf sich nimmt, im Falle eines Falles. Und hier bei der Hawala geht es ebenfalls um Zahlungsverpflichtungen, die übertragen werden von einer Person auf eine andere Person. Und das ist der starke Zusammenhang. Beim Hawala, erstmal Hawala, sprachlich gesehen, kommt vom Verb Hawala. Und Hawala bedeutet entweder umwandeln, aber bedeutet auch übertragen. Übertragen. Und die Hawala ist deswegen der Substantiv für Übertragung. Die Übertragung. Und per Definition meinen wir, in diesem Zusammenhang, ich erkläre es gleich nochmal, aber es geht um den Übergang einer Zimma von einer Person zu einer anderen Person. Übergang einer Zimma von einer Person zu einer anderen. Zimma haben wir ja schon mehrmals gehabt, das ist die sogenannte Zahlungsverpflichtung. Okay. Wenn das eine vom anderen betragen wird, das nennt man eine Hawala. Und die Gesetzlichkeit dafür haben wir gemäß Übereinkunft der Gelehrten, rahimahullah ta'ala, und auch in der Sunna unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Abu Huraira, radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat, wenn ein Zahlungsfähiger einen hinhält, so ist dies ein Unrecht. Und wenn jemand auf einen Zahlungsfähigen verwiesen wird, soll er diesem folgen. Auf Arabisch, man utbi'a ala mali'in falyatba'. Wer auf einen Zahlungsfähigen verwiesen wird, soll diesem folgen. Was bedeutet das? Das bedeutet ganz einfach, wir stellen uns vor, wir haben eine Person A und diese Person A schuldet einer Person B Geld, 100 Euro. Und jetzt, da A B 100 Euro schuldet, möchte B die 100 Euro von A haben. Aber A sagt, statt dass ich dir das Geld gebe, geh zur Person C, denn diese Person C schuldet mir auch 100 Euro. So wie ich dir schulde, schuldet sie mir. Deswegen, statt dass du es von mir verlangst, verlang es von ihm. Okay? Das ist ein korrektes Beispiel für eine Hawala, die natürlich ein paar Bedingungen hat, die wir uns jetzt gleich anschauen werden. In diesem Fall würde B, der Gläubiger von A, nicht mehr von A seine Schulden einfordern, sondern ab jetzt von C. Das ist der Sinn und Zweck der Hawala. Aus diesem Hadith verstehen wir, dass die Sache verbunden ist mit bestimmten Voraussetzungen, was verknüpft ist, denn er sagte ja, man utbi'a ala mali', das heißt, wer auf einen Reichen verwiesen wird. Ein Reicher oder ein Zahlungsfähiger, das ist damit gemeint. Der Reiche, damit ist, deswegen habe ich es gleich auch mit Zahlungsfähigen übersetzt, ist jemand, der eben auch imstande ist, diese Schulden zu begleichen. Insofern, wenn das nicht der Fall ist, dann musst du diesem Aufruf nicht folgen. Wenn du verwiesen wirst auf eine Person, die nicht fähig ist, diese Schulden zu begleichen, dann brauchst du auch nicht diese Sache annehmen. Diese Hadith beinhalten noch eine weitere Information, denn es geht ja hier letztendlich hier um Schulden, die Information, dass es höchst gefährlich ist, dass ein Mensch seine Schulden nicht begleicht, obwohl er dazu aufgefordert wird und dazu imstande ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist ein Unrecht, Wulm. Deswegen, wenn jemand so etwas macht, dann begeht er nicht nur eine Sünde, sondern begeht sogar eine große Sünde, Gott bewahre, und ist ein Frevler, ein Fasiq, und gilt dann auch automatisch nicht mehr als glaubwürdig, ja? als redlich. Ja? Ihr wisst ja, die Glaubwürdigkeit einer Person hängt unter anderem davon ab, ob er auf Arabisch sagt man adil ist, ob er redlich ist oder eben nicht. Ja. Das heißt also, die Sache darf man nicht unterschätzen, sie ist von großer Bedeutung, und viele Leute machen auch einen Fehler beim Zurückzahlen von Schulden, dass sie denken oder vielleicht auch nicht denken, aber sie machen es einfach, dass sie Schulden erst dann zurückzahlen, wenn sie den ganzen Betrag beisammen haben. Aber was für einen Eindruck macht das bei dem Gläubiger, wenn man seine Schulden schon nach und nach zurückzahlt, auch in kleinen Mengen, das stärkt das Vertrauen und dadurch zeigt man einen guten Willen. Zurück zur Hawala. Die Hawala besteht ganz logisch aus vier Komponenten, ohne die die Hawala nicht vorstellbar ist, und deswegen nennt man sie die sogenannten Arkan, Plural von Rukun, wie beim Salah. Der Rukun ist das, was das Wesen des Salah ausmacht. Ohne diesen Rukun ist einfach Salah nicht vorstellbar. Bei Zakat zum Beispiel können wir sagen, was ein Rukun bei der Zakat? Ja, das Geld. Ne? Der das Geld gibt, der das Geld in Empfang nimmt. Wenn eins davon drei fehlt, kann keine Zakat stattfinden. Unmöglich, richtig? Tamam. Genau das gleiche bei der Hawala. Da haben wir vier Leute, nämlich drei Menschen und ein Wertgegenstand, ne? Irgendwas, eine Wertsache oder eine Zimba, besser gesagt. Ja? Wir haben einmal den sogenannten Muhil. Der Muhil ist der jemanden verweist. Ja? Dann haben wir den Muhal. Muhal ist der verwiesen wird. Das ist jetzt rein Sprache, das ist jetzt nicht so jetzt Fachwörter oder sowas in der Richtung, aber das im Arabischen nennt man das so. Der Muhil ist derjenige, den man verweist. Das heißt, das ist die Person A gewesen in unserem Beispiel. Er hat zu B gesagt, geh zu C, deine Schulden. Dann haben wir den, der verwiesen wird. Das ist der Gläubiger B in unserem Beispiel gewesen. Und dann haben wir, das ist der Muhal. Ja. Dann haben wir den Muhal Alayhi, das heißt derjenige, auf den verwiesen wird. Das ist die Person C. Und Al-Muhal Bihi, das ist worum es eigentlich geht. Das heißt die Schuld, die übertragen wird. Oder das, was verwiesen wird, könnte man so ausdrücken. Wir haben vier Bedingungen für diese Hawala, dass sie auch gültig ist. Und da werden wir jetzt auch schön sehen, wie wichtig es ist, dass man beim Fiqh tatsächlich auch die Themen der Reihe nach lernt. Natürlich kann man sich direkt stürzen auf das Thema der Hawala, aber dann fehlen einem manchmal Informationen aus anderen Kapiteln, die dann schwierig zu verstehen sind. Wie zum Beispiel die Begriffe Zimma, die wir gerade schon erwähnt haben, und auch jetzt ein paar neue Begriffe, ein paar Begriffe, die wir schon eigentlich kennen aus den alten Unterrichten. Also, erste Bedingung bezieht sich auf das Vermögen, also alles bezieht sich auf das Vermögen, und dieses Vermögen, das heißt diese Zahlungsverpflichtung, diese Schulden, von denen wir reden, das müssen feststehende Schulden sein. Feststehende Schulden sein. Auf Arabisch sagt man, diese Schulden müssen mustaqir sein. Was das bedeutet, werde ich gleich zeigen. Aber es gibt eben manchmal Zahlungsverpflichtungen, die in der Schwebe sind. Und es gibt Zahlungsverpflichtungen, die fest sind. Okay? Das werden wir gleich sehen. Das heißt, entweder so eine Schuld ist mustaqir, merken uns jetzt den Begriff, wir müssen ein bisschen mit dem Begriff, ja? Das heißt also feststehende Schuld oder nicht feststehend. Oder sie ist eben nicht feststehend. Sie ist mustaqir oder sie ist nicht mustaqir. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, und zwar, dass diese verbindlich ist. Dass die Zahlungsverpflichtung auch verpflichtend ist. Verbindlich ist, dass das verpflichtend ist, geworden ist. Also es gibt anscheinend auch Schulden, die noch nicht verbindlich geworden sind. Ja? Einfachstes Beispiel, wenn jemand Geld geliehen hat, aber auf ein Jahr, ja? dann muss er zwar die Schulden begleichen, aber die sind noch nicht verbindlich geworden. Ne? Er hat ja jetzt ein Jahr Zeit. Ja? Also, dann haben wir diese zwei Sachen. Okay? Und dementsprechend gibt es drei Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten. Wir haben eine Zahlungsverpflichtung, die mustaqir ist. Fest steht also, ich sage es nochmal, mustaqir ist. Dann ist sie automatisch auch verbindlich lazim. Okay? Die ist also mustaqir und die ist auch gleichzeitig lazim. Okay? Zweite, also das eine Schlussfolgerung aus dem anderen. Das ist nicht vorstellbar, dass es, deswegen fällt der vierte Fall logisch weg. Es kann nicht sein, dass es mustaqir ist und nicht lazim ist. Okay? Und dann bleiben noch die anderen drei übrig. Und dann zweite Fall ist es weder lazim noch mustaqir. Oder es ist eben lazim, aber nicht mustaqir. Okay? Der vierte Fall, der fällt weg. Also er ist logisch nicht vorstellbar. So. Wir reden nur vom ersten Fall. Und zwar, also die Bedingung, die erfüllt sein muss, ist, dass es mustaqir ist und lazim ist. Ich könnte auch sagen, einfach nur mustaqir ist. Aber wie gesagt, wenn es mustaqir ist, ist es automatisch auch lazim. Ja. So, jetzt schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Einfaches Beispiel. Jemand kauft ein Haus für 300.000 Euro. Jetzt, diese Schulden, die stehen fest und die sind auch verbindlich, was nichts Neues, ist nichts anderes vereinbart worden. Jemand hat gekauft, jetzt schuldet er dem Verkäufer diesen Betrag. Das heißt, die Schuld steht fest und gleichzeitig er ist aufgefordert, diese Schulden zu begleichen. Also es ist der normale Fall, wenn man so salopp sagen würde. Ja. Ein zweiter Fall wäre, jemand, Gott bewahre, macht einen Unfall und verletzt eine Person, ja, und dann kommt es zu der sogenannten Entschädigungszahlung. Entschädigungszahlung. Das heißt, du hast einen Schmerz, ein Leiden verursacht und dann wird bestimmt, dass du einen bestimmten Betrag bezahlen musst an die Person. Ja. So, und sobald der Richter jetzt urteilt, du musst so und so viel Geld bezahlen an den so und so, dann auch. Das ist genau das gleiche Beispiel mit dem Haus. Dann steht der Betrag fest und Bismillah, du sollst jetzt den Betrag auch begleichen. Also ich denke, dieser Fall, der ist jetzt nicht so bemerkenswert. Aber schauen wir uns ein zweites Beispiel an. Wenn etwas nicht mustaqir ist und nicht lazim ist. Jetzt haben wir jetzt das Gegenteil vom ersten Beispiel. Es weder steht die Schuld fest, noch ist sie verbindlich. Jemand geht einen sogenannten Juala-Vertrag ein. Was ist ein Juala-Vertrag? Juala-Vertrag ist ganz einfach. Jemand schreibt einen Lohn aus für eine bestimmte Sache, wenn sie getan wird. Wer meine Uhr findet, bekommt von mir 100 Euro. Ja? Wer mein Auto repariert, bekommt von mir ein Miswak geschenkt. Okay? Das heißt, in diesem Fall kann es sein, dass dieser Vertrag erfüllt wird, dann stehen die Schulden fest. Richtig? Dann stehen die Schulden fest und werden verbindlich. Aber bis dorthin ist es nicht der Fall. Bis die Sache geschieht, ist es nicht der Fall. Und deswegen ist der stehen die Schulden nicht fest und sie sind schon gar nicht verbindlich. Ich denke, das ist, sondern das kann erst der Fall sein, wenn jemand diesen Vertrag erfüllt hat. Weil vorher kann man den Vertrag rückgängig machen. Ich kann jederzeit sagen, ich widerrufe, ab jetzt, wenn mein Auto jetzt repariert, kriegt nichts mehr. Dann gibt es ein Beispiel, etwas ist lazim, aber nicht mustaqir. Das ist lazim, das heißt verbindlich, aber es steht noch nicht fest. Das ist, wir haben schon aus den Bay'ah-Verträgen kennengelernt, dass es sogenannte Rücktrittsrecht gibt. Rücktrittsrecht. Rücktrittsrecht bedeutet zum Beispiel, also es gibt mehrere Gründe, warum jemand von einem Kaufvertrag zurücktreten wollte. Aber eine Möglichkeit ist, dass man sagt, ich kaufe dieses Auto unter der Bedingung, dass ich noch 3 Tage Zeit habe, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Okay? Ihr seht jetzt hier, die Sache ist in der Schwebe, weil es kann ja sein, dass er vom Kaufvertrag zurücktritt. Ja, deswegen. Und entscheidend ist, dass in diesen Fällen, in den drei, was in den 2 von diesen 3 Fällen erwähnt haben, die Hawala nicht stattfindet. Hawala findet statt, wenn es mustaqir ist und auch lazim ist. Dann kann auch eine Hawala stattfinden. Ein anderes Beispiel, ein Mann heiratet und verspricht seiner Frau im Falle einer Scheidung, dann ist sie nicht mehr seine Frau, aber dann verspricht er ihr 10.000 Euro. Okay? So. Nur um das zu veranschaulichen. Diese Schulden jetzt, das sind ja Schulden, wenn, aber wann sind sie Schulden, wenn es passiert? Richtig? Jetzt, wie soll er vorher schon jemanden verweisen auf dieses Geld? Er kann ja nicht vorher sagen, zu einem Gläubiger, geh zu meiner Frau, ich schulde ihr sowieso 10.000 Euro. Weil die Schulden stehen noch nicht fest. Richtig? Die stehen noch nicht fest. Sie sind noch in der Schwebe. Deswegen, wie gesagt, zusammengefasst, entscheidend ist, die Schulden müssen eben mustaqir sein. Dann die 2. Bedingung ist die Gleichheit der Schulden. Die Gleichheit der Schulden. Die Gleichheit der Schulden ist gewährleistet durch Folgendes. Erstens, es muss sich um die gleiche Art Schulden handeln. Also wenn ich verweise, wenn A B auf C verweist, wenn A sagt zu B, das Geld kriegst du von C, weil er schuldet mir sowieso auch was, dann dieses, er schuldet mir sowieso auch was. Die Frage ist, was ist das? Es muss dasselbe sein, wie das, was A B schuldet. Ja? Und diese Gleichheit von diesen 2 Arten von Schulden wird gewährleistet durch erstens, es muss von gleicher Art sein. Art heißt in diesem Fall als Oberbegriff zum Beispiel Gold und Gold, Silber und Silber, Euro und Euro meint wir. Ja, also es muss von gleicher Art sein. Und warum ist das jetzt der Fall? Warum darf es nicht sein, dass er mir Dollar schuldet, dass ich bin jetzt A, ich schulde B Dollar und C schuldet mir sowieso Euro und sage ich ihm, hol jetzt dein Geld von da. Warum geht das nicht? Weil hier, das ist ein Wechsel von 2 Währungen, von 2 Zahlungsmitteln, wie wir aus dem Kapitel Riba gelernt haben, kommt es zum sogenannten Nasi'a Riba, wenn man 2 Währungen zeitversetzt miteinander tauscht. Und wir haben hier im Beispiel von was wir jetzt die ganze Zeit machen, Hawala, die wir die ganze Zeit machen, ist nichts anderes, als dass man Schulden gegen Schulden verkauft. Ja? Ich habe Schulden, ich tausche sie gegen andere. Oder besser gesagt, B tauscht sie gegen andere. B kauft sich die Schulden, die ich bei C habe, für die er bei A hat. Okay. Und damit bin ich aus dem Schneiderfall. Ich habe meine Schulden verkauft an C. Oder weitergegeben. Wir nennen es Übertragung. Aber das ist, das ist wichtig, dass wir sagen, es handelt sich hier um einen Bay'a, um einen Kaufvertrag. Warum Bay'a? Weil wir haben ja gesagt, Bay'a kann ja sein Thaman mit Thaman oder Thaman mit Muthman. Oder Muthman mit Muthman, kann ja alles sein. Und wir haben hier Thaman mit Thaman. Ja? Euro gegen Dollar. Wie dem auch sei, wenn wir sagen, dass wir einen Bay'a-Vertrag haben, und das ist die stärkste Ansicht unter den Ulama, rahimahullah ta'ala, dann automatisch gelten die Regeln für einen Bay'a. automatisch gelten die Regeln für einen Bär. Und dieser und wenn die Regeln für Bär gelten, dann gelten auch zum Beispiel die ganzen Rücktrittsrechte, diese Khiyar-Rechte. Wir haben damals mehrere Arten von Khiyar kennengelernt. Ich habe euch vorhin eins erwähnt. Ich kaufe unter der Bedingung, dass ich 3 Tage noch Zeit habe, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Okay? Und es gibt auch noch andere Gründe, warum man zurücktreten kann von einem Kaufvertrag, weil zum Beispiel man reingelegt worden ist, weil ein Mangel festgestellt worden ist, der erheblich ist und vorher nicht ersichtlich war und so weiter. Das heißt, es gibt diese ganzen Sachen gelten auch hierfür. Ob jemand denkt, was hat mit Geld zu tun? Wir haben ja gesagt, Hawala sind ja Schulden. Schulden, ich habe das jetzt mit Euros und Dollars gemacht, aber ich kann auch andere Sachen schulden. Ja, ich kann jemandem auch ein Auto schulden, ich kann auch jemandem ein Buch schulden, also das ist ja unerheblich. Okay. Das heißt also, wir haben erstmal gesagt, die Art muss gleich sein. Und dann, das heißt, wenn wir sagen Art, zum Beispiel Thaman gegen Thaman. Muthman gegen Muthman. Und dann, wenn wir eine Stufe runtergehen, auch die Sorte muss die gleiche sein. Die Sorte muss die gleiche sein. Das heißt also, wenn wir ein Zahlungsmittel haben, wie zum Beispiel, dann ist die Frage, welches? Gold. Also muss auch das andere Gold sein. Okay? Also der Oberbegriff ist ja Zahlungsmittel oder eben ein Wertgegenstand. Thaman, muss man, Entschuldigung. Und jetzt, was konkret? Das muss auch von, die Sorte muss gleich sein. Naja, muss die Sorte immer die gleiche sein? Beim Thaman. Gold, Gold, Silber, Silber, ja. Da kann es nämlich zu Riba kommen. Aber Auto, Computer, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, haben wir gesagt, gibt's keinen, kommt es nicht zum Zinsgeschäft. Also das sind die gleichen Sachen, will ich damit sagen. Die gleichen Sachen, die wir gelernt haben, Kapitel über Riba, müssen wir auch hier anwenden. Also ich anders ausdrückt, was ich nicht machen darf, ich darf nicht sagen, ich schulde dir 1.000 Euro und heute der Wechselkurs ist zum Beispiel mit Dollar, meinetwegen sind es 900 Dollar zum Beispiel, und dem anderen schulde ich sowieso, er schuldet mir sowieso 900 Dollar und das ist das gleiche wie 1.000 Euro, hol dir einfach dein Geld von ihm. Okay? Das ist nämlich jetzt ich verkaufe jetzt meine Schulden an weiter oder übertrage sie weiter, ja, aber zeitversetzt. Und wenn es zeitversetzt ist und nicht im gleichen Sitzung stattfindet, kommt es zum Nasi'a Riba. Dann die dritte Bedingung, die erfüllt sein muss in Bezug auf die Schulden, ist die Zeit, der Faktor der Zeit. Das bedeutet, hier geht es um die Fälligkeit. Also wenn man Schulden hat, sind Schulden nicht immer fällig. Sondern es kann sein, dass man Aufschub hat, bis man Schulden bezahlt. Ja? Weil richtigerweise, wenn ich Geld leihe und sage, ich möchte das leihen unter der Bedingung, dass ich es erst in 5 Jahren zurückbezahle, dann hat der andere auch keinen Anspruch während dieser 5 Jahre, braucht dann dafür keine Zakat zu bezahlen. Aber wenn ich nichts ausmache, dann hat er jederzeit Anspruch. So, und jetzt ist die Frage, die Schulden zwischen A und B, sind sie fällig? Und die Schulden zwischen A und C, sind sie auch fällig? Dann kann man Schulden übertragen. Da kann man die Hawala machen. Ja? Aber anders macht ja keinen Sinn. Weil wenn ich B Geld schulde, die fällig, ich habe jetzt von ihm ein Auto gekauft und jetzt muss er von mir 5.000 Euro bekommen. Und ich sage ihm, nimm es nicht von mir, nimm es von meiner Frau, die im Falle einer Scheidung 10.000 Euro bekommt. Macht ja keinen Sinn. Das hilft ihm nicht weiter. Ja. Oder geht zu dem Sohn so, er schuldet mir 10.000 Euro, das heißt, du kannst deine 5 von ihm nehmen, aber C sagt, wir haben aber ausgemacht, dass erst in 5 Jahren bezahlt werden muss. Warum bist du jetzt schon? Ja? Deswegen haben wir gesagt, sie müssen fällig sein. Ja. Tayyib. Machen wir Beispiele. A schuldet B Geld, das er so bald wie möglich haben will. C schuldet gleichzeitig A Geld, das er auch so bald wie möglich haben will. In diesem Fall funktioniert es. Zweites Beispiel. A schuldet B Geld, dass er ihm aber erst Ende von von Muharram, Ende des Monats Muharram, zahlen muss. C schuldet gleichzeitig A Geld, dass er ihm erst Ende von Muharram zahlen muss. Haben wir jetzt einen Konflikt? Nein. Richtig? Weil beides ist zeitversetzt. Also beides endet erst Ende Muharram. Er sagt zu dir, genauso wie du von mir jetzt nicht das Geld jetzt schon verlangen darfst, ich kriege mein Geld auch zu gleichen Zeitpunkt, normalerweise von der Person C, also hol es dir von C. Ob er es von mir bekommt Ende Muharram oder von ihm bekommt Ende Muharram, ist ja gehupst wie gesprungen. Okay? Drittes Beispiel, A schuldet B Geld, das er so bald wie möglich haben will, aber C schuldet A auch Geld, das er aber erst Ende Muharram zahlen muss. In diesem Fall geht die Hawala nicht. A kann in diesem Fall die Person B nicht auf C verweisen. Vierte und letzte Bedingung ist die Mengengleichheit. Also mit Mengengleichheit ist gemeint, dass ich in meinem gleichen Beispiel, dass C mir mindestens so viel schuldet, wie ich gerade B schulde, weil nur so klappt das Ganze. Ja? Nur so kann die Schuldenübertragung vollkommen geschehen. Das heißt, Beispiel: A schuldet B 1000 Euro und C schuldet A auch 1000 Euro. Dann funktioniert die Hawala von B auf C. Sollte aber C mir weniger schulden, als ich eigentlich an B zahlen muss, dann funktioniert die Hawala so nicht, weil nicht genug da ist. Und sollte C mir mehr schulden, als B von mir zu bekommen hat, dann kann er seinen Teil von C holen und ich bekomme dann von C irgendwann mal den Rest, inshallah. Ja, dann das war die zweite Bedingung. Wir haben gesagt, einmal der Istiqrar, das heißt, dass die Schulden feststehen. Dann haben wir gesagt, die Gleichheit der Vermögen. Und die dritte Bedingung ist die Bekanntheit. Das heißt, also das ergibt sich natürlich auch, was vorgesagt wird, aber es muss klar sein, um was es geht. Ich kann nicht sagen, ich schulde dir Geld, ist kein Problem. Der C schuldet mir auch irgendetwas, hol es dir von ihm. Es muss klar sein, um welchen Betrag es jeweils geht, damit die Hawala auch stattfinden kann. Und die vierte und letzte Bedingung ist das Einverständnis. Und hier ist die Frage, wessen Einverständnis brauchen wir? Die Antwort lautet, wir brauchen das Einverständnis des Muhil. Der Muhil ist nochmal derjenige, die Person A. A, die sagt, die zu B sagt, ich gebe dir das Geld nicht, sondern dann hol es dir von C, weil C mir sowieso Geld schuldet. Okay? Das ist das Einverständnis, brauchen wir von A. Das heißt, anders ausgedrückt, B könnte nicht sagen, guck mal, C schuldet dir doch sowieso Geld, lass mich von C das Geld holen. Das geht nicht. Okay? Sondern das muss kommen von A. Warum? Ja, weil es kann ja viele Gründe geben, warum B das nicht von C verlangen darf oder soll. Ja? Das ist nicht sein Recht, sondern das Einverständnis muss von A kommen. Das ist der sogenannte Muhil. Manche Ulama, rahimahullah ta'ala, haben auch gesagt, dass C einverstanden sein muss. Das ist richtigerweise nicht der Fall. Also C, sein Einverständnis brauchen wir nicht. Das heißt, wenn A und B diesen Hawala-Vertrag eingehen, dann ist C dazu verpflichtet, die Schulden an B zu bezahlen. Und das ist auch die Ansicht der allermeisten Ulama, rahimahumullahu ta'ala. Allermeisten heißt also alle vier Rechtsschulen, auch außerhalb, gibt nur eine Schadansicht von Hassan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, dass er das nicht so gesehen hat. Tayyib, warum ist das Einverständnis des Gläubigers, das heißt von der Person B in diesem Fall, der Muhal irrelevant? Weil der Prophet a.s.w. ja gesagt hat, wenn jemand auf einen Zahlungsfähigen verwiesen wird, soll er diesem folgen. Das heißt, dieser Hadith ist ja gerichtet an diesen Muhal, an die Person, zu der gesagt wird, hol dir dein Geld von der anderen Person und nicht von A, hol dir es von C und nicht mehr von A. Ja? Deswegen ist, das Einverständnis von ihm irrelevant. Weil wir sagen, das ist ein Befehl und ein Befehl ist grundsätzlich Folge zu leisten. Jetzt haben wir gesagt, die Bedingungen haben wir schon genannt, Einverständnis und auch die Mengengleichheit. Daraus ergibt sich automatisch, dass wenn du weißt, dass C bankrott ist, dann brauchst du auch nicht damit einverstanden. Kannst du das ablehnen, sage ich mal. Ja. Aber ansonsten eben nicht. Was ist die Konsequenz einer gültigen Hawala, einer Sahih-Hawala, wenn die Bedingungen einer Hawala erfüllt sind und dieser Vertrag eingegangen wird, dann ist A gegenüber B schuldenfrei. Dann ist A gegenüber B schuldenfrei, weil eben B jetzt sein Geld von C bekommt und nicht mehr von A. Das heißt, er kann jetzt nicht mehr richterlich, gesetzlich, juristisch belangt werden. Das gilt auch, wenn nach Abschluss des Vertrages C verarmt. Ja? Das heißt, wenn der Vertrag gültig rechtskräftig geworden ist, sollte C danach verarmen, gilt der Vertrag trotzdem. Das ist, wie man sagt, eine Glückssache, Pechsache. Wenn der Vertrag geschlossen ist, dann ist A aus dem Schneider, ist der Muhil aus dem Schneider. Ja, eine weitere Fragestellung in Bezug auf Hawala ist, wir haben ja das Thema Bürgschaft vor uns angeschaut, das heißt der Daman, und die Frage ist, die haben wir schon damals beantwortet, nur das sagen wir jetzt nochmal, um diese Unterscheidung ein bisschen zu verdeutlichen. Bei der Bürgschaft, die Frage ist, hier wird die Dhimma übertragen, tatsächlich. Die Dhimma wird übertragen. Von A auf C. A ist aus dem Schneider. A hat keine Schulden mehr gegenüber B. Bei der Bürgschaft, haben wir gesagt, ist nicht der Fall. Bei der Bürgschaft ist nicht der Fall. Bei der Bürgschaft kommt jemand und sagt, ich übernehme die Dhimma einer Person im Falle eines Falls. Das heißt, wenn etwas passiert, bürge ich für ihn. Aber diese Bürgschaft bedeutet nicht, dass ich die Dhimma, dass die auf mich übertragen wird, sondern der Beschädigte kann sowohl zu dem Bürgen gehen, als auch zu demjenigen, für den gebürgt wird. Beide sind immer noch, also du gehst einen Mietvertrag ein mit jemandem, okay? Und der Vermieter sagt dir, ich habe Angst, dass du nicht bezahlen kannst, gib mir einen Bürgen. Und dann kommt ein Freund von dir, der Geld hat und sagt, ich bürge für ihn. So, solltest du jetzt eines Tages nicht deine Miete bezahlen, hat der Vermieter das Recht, zu beiden zu gehen. Er hat sowieso sowohl das Recht vom einen als auch vom anderen, das Geld einzukassieren, also zu verlangen. Und sollte denn der Bürger das Geld bezahlen, bleiben die Schulden zwischen dem Bürgen und dem Gebürgten. Das heißt also, die Dhimma wurde nicht übertragen, das wollte ich damit sagen. Die Dhimma, die Zahlungsverpflichtung, wurde nicht übertragen als Bürgschaft. Bei Hawala wird es übertragen. Tayyip. Dasselbe gilt auch beispielsweise für das Kind, den Sohn eines Verstorbenen. Jemand verstirbt und hinterlässt Schulden. Und jetzt erklärt der Sohn sich, erklärt sich bereit, ja, die Schulden seines Vaters zu übernehmen. Also normalerweise, wenn jemand verstirbt, schaut man natürlich als allererstes, erste was man macht überhaupt mit dem Erbe, man nimmt davon den Anteil, den man braucht, um ihn zu bestatten. Leichentücher, Gräber, egal was, das erste, was vom Erbe genommen wird. Als zweites werden die Schulden beglichen. Danach kommt es erst zum Vermächtnis und zur Erbverteilung. Okay? Und jetzt verstirbt jemand, hinterlässt aber nicht genug Vermögen, um die Schulden zu begleichen. Diese Schulden werden nicht übertragen auf die Erben. Weil es ja nichts da. Ja? Also ich meine, also entweder man begleicht vom Erbe, dann sind die Schulden beglichen, aber wenn das aufgebraucht ist, dann ist die Sache erledigt. Dann die Schulden, das ist eine Sache, ja, Qiyam, können sie untereinander ausmachen. Aber die Erben erben nicht Schulden. Warum erben sie keine Schulden? Weil sie erben erst etwas, wenn die Schulden beglichen sind. Das wird sowieso erst, also wenn man sagt, die Erben erben die Schulden, ist das nicht richtig, weil sie erben erst, wenn Schulden komplett beglichen sind. Vorher erben sie nicht, weil es ja nicht ihres. Ja. Wie dem auch sei, die Frage ist jetzt, jemand stirbt, hinterlässt Schulden und nicht genug Erbe dafür und jetzt kommt jemand und erklärt sich bereit, diese Schulden zu übernehmen. Vielleicht gibt es auch Erbe, nur man will es nicht verteilen. Wie ein Haus, das man nicht verkaufen will, weil dann die Erben, die darin wohnen, benachteiligt werden. Deswegen sagt jemand, ich übernehme die Schulden. Lass das Haus, wie es ist, ich übernehme die Schulden, statt dass ihr das verkaufen müsst. Auch hier in diesem Fall, also das hat man im Madan im Fiqh übrigens, man Sachen erwähnt an einer Stelle, eigentlich hat das hier nicht so viel zu suchen, aber es geht hier um Schuldenübertragung von einer anderen Person, das ist der beste Platz, wo man sowas vielleicht erwähnen kann. Wir sagen, auch in diesem Fall hier wird die Dhimma nicht übertragen, sondern erst, wenn beglichen worden ist. Erst, wenn beglichen worden ist. Also es reicht nicht aus, dass eine Person sagt, ich übernehme die Schulden des Verstorbenen so und so. Wenn er sie nicht übernimmt, wenn er sie dann doch nicht bezahlt, kann der Gläubiger immer noch zu den Erben gehen und sagen, verkauft jetzt das Haus, ich will mein Geld haben. Die kann nicht sagen, warte mal, der so und so hat doch gesagt, er übernimmt das Ganze. Versteht ihr? Das heißt, die sind noch nicht befreit von der Verpflichtung, die Schulden zurückzubezahlen, sondern erst, wenn die Schulden tatsächlich bezahlt worden sind. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu. Er sagte, so übrigens auch eine Sache, wo man sagt, man sieht bei Fiqh al-Buyur und diese ganzen Geschichten, kommen relativ wenig Hadith vor im Vergleich zu den Themen Ibadat. Ja. Und deswegen ist es natürlich ein bisschen trockener und mehr Denksport. Ja. Und da freut man sich mal auf einen Hadith, der so nicht was direkt vielleicht damit zu tun hat, aber wir entnehmen es daraus. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu sagte, einmal ist ein Mann gestorben, woraufhin wir ihn gewaschen, einbalsamiert und ihn, also gemeint ist parfümiert und so, und in Leichentücher gewickelt haben. Dann brachten wir ihm, dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, damit er für ihn das Totengebet verrichtet. Wir sprachen, O Gesandter Allah, betest du für ihn? Daraufhin machte er ein paar Schritte und sagte dann, hat er Schulden? Wir sagten, 2 Dinar. Daraufhin wandte er sich ab, alaihi sallallahu alaihi wasallam. Abu Qatada, radiallahu anhu, nahm sie dann auf sich, die 2 Dinar, woraufhin wir wieder zu ihm, alaihi sallallahu alaihi wasallam, gingen. Abu Qatada sagte, die 2 Dinar übernehme ich. Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, übernimmst du die Schulden wirklich für den Verstorbenen, sodass er davon befreit ist? Er sagte ja. Daraufhin betete er sallallahu alaihi wasallam für den Verstorbenen. Nach einem Tag sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Qatada, was ist mit den 2 Dinar? Er sagte, er ist doch erst gestern gestorben. Am nächsten Tag sprach er ihn erneut an. Da sagte er, ich habe sie schon beglichen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jetzt erst ist seine Haut abgekühlt. Und das zeigt eindeutig, dass die Schulden oder die Schuld, er wurde erst entlastet, nachdem die Schulden tatsächlich beglichen worden sind und nicht in dem Moment, wo Abu Qatada gesagt hat, ich übernehme sie für ihn. Ja, obwohl es deutlich heißt, übernimmst du sie wirklich für den Verstorbenen, sodass er davon befreit ist? Sagte ja, aber es hat noch nicht eben ausgereicht. Vorletzte Fragestellung ist, darf eine Hawala ein weiteres Mal angewandt werden? Das bedeutet, wenn A sagt zu B, hol dein Geld von C, darf dann C, falls D ihm etwas schuldet, B noch einmal verweisen auf D? Darf C zu B sagen, okay, ich nehme das an, dass A dich auf mich verwiesen hat, aber es gibt eine andere Person, die schuldet mir auch Geld und deswegen kann ich sie jetzt nicht bezahlen. Aber der andere schuldet mir Geld, geht zu ihm, zur Person D. Das heißt, das bedeutet die Hawala ein weiteres Mal anwenden. Darüber sind die Ulama, rahimahullah ta'ala, unterschiedlicher Ansicht, weil denen, die es nicht erlauben, sie sagen, der Hawala-Vertrag an sich ist eine Ausnahmeregelung, das heißt eine Rukhsa. Weil normalerweise sollte das überhaupt gar nicht erlaubt sein. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass man Schulden mit Schulden begleicht. Naha an bi'il kali'i bil kali'i ist eine Überlieferung, heißt, die umstritten ist, aber der Inhalt ist richtig. Und deswegen, und hier genau das geschieht hier. Hier überträgt man Schulden auf Schulden, man verkauft Schulden durch Schulden. Und das ist also das nennt man eine Ausnahmeregelung, eine Rukhsa. Und die Regel lautet, wenn es eine Ausnahmeregelung gibt, dann darf diese Ausnahmeregelung auch nur so angewandt werden, wie sie überliefert worden ist. Das ist der Grundsatz, der hier dahinter steckt. Und andere Ulama, rahimahullah ta'ala, erlauben eine weitere Hawala, weil sie sagen, dass was jetzt zum zweiten Mal geschieht, ist nichts anderes, was auch beim ersten Mal geschehen ist. Sie sagen, wenn die Bedingungen erfüllt sind und die Arkan vorhanden sind, spricht nichts aus ihrer Sicht dagegen, diese Hawala noch einmal anzuwenden. Die letzte Fragestellung, die wir uns stellen, ist, was ist mit einer Hawala, wenn der Bay' fasid wird? Das heißt, sollte sich im Nachhinein, nach Abschluss des Hawala-Vertrages herausstellen, dass der Bay' dass der Bay', auf den sich die Hawala bezieht, also der Vertrag zwischen A und B war, A kauft etwas von B, richtig? So, und jetzt, dieser Vertrag, dieser Bay'-Vertrag wird jetzt ungültig, wird fasid. Okay? Gilt dann die Hawala noch, auf die sich der Bay'-Vertrag bezogen hat? Die Antwort lautet nein. Ja, also und was ist die vernünftige Begründung? Man sagt, weil Hawala, eine Bedingung der Hawala ist, dass die Schulden mustaqir sind, richtig? Und die sind nicht mustaqir. Sind nicht mustaqir. Besser gesagt, sie gibt es ja gar nicht mehr. Und deswegen, wenn also der Bay', auf den sich die Hawala bezieht, fasid geworden ist, dann ist automatisch auch die Hawala, die darauf gründete, fasid geworden. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا